Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Ich möchte den Vortrag in drei Teile gliedern. Ich möchte erstmal euch grob die Ideologie vorführen, die die Bürgerrechtsbewegung Solidarität bzw. die LaRouche-Organisationen insgesamt vertreten. Die LaRouche-Organisationen deswegen, weil die Bürgerrechtsbewegung Solidarität eine Organisation ist, eine Partei, die zu einem internationalen Netzwerk von verschiedenen Organisationen gehört. Und dieses internationale Netzwerk wird praktisch organisiert und auch strikt geführt, muss man fast sagen, von Lyndon LaRouche. Das ist ein US-Amerikaner, auf den ich im zweiten Teil näher eingehen möchte. Denn an der Biografie von LaRouche und vor allem an der politischen Biografie von ihm lässt sich vieles ablesen und lässt sich auch vieles erst verständlich machen, was bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität erstmal wie so eine etwas eigenartige, ein bisschen bizarre Ideologie ausschaut. Das heißt, also ich werde erstmal die Ideologie darstellen, einfach damit wir einen einheitlichen Stand haben und wissen, worüber wir reden. Und dann möchte ich eben den LaRouche praktisch als Hintergrund einführen. Und in einem dritten Teil möchte ich dann auf die spezifischen Organisationsstrukturen der Bürgerrechtsbewegung Solidarität und überhaupt der LaRouche-Organisationen eingehen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, der immer wieder kritisiert wird. Die viele sagen, ich würde das auch teilen, die sektenhafte Organisation der Verfasstheit der LaRouche-Organisationen. Und ich denke, das ist ein Punkt, auf den man eigens eingehen muss, unter anderem, weil er immer wieder auch Presseöffentlichkeit erregt. Es hat zum Beispiel die letzte größere, auch internationale Aufmerksamkeit für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität vor ein paar Jahren gegeben und jetzt im Herbst nochmal ein bisschen. Da ging es um einen Briten, der in Wiesbaden an einem Seminar der Bürgerrechtsbewegung Solidarität bzw. des ihr zugehörenden Schiller-Instituts teilgenommen hat und der da mit einem mysteriösen Unfall dann schließlich ums Leben gekommen ist. Dieser Unfall wird jetzt in Großbritannien nach vielen Jahren, das Ganze war 2003, gerichtlich aufgearbeitet und es ist bis heute unklar, was da wirklich passiert ist und was dieser Mensch, ein 23-jähriger Student, der eben, wie gesagt, an diesem Seminar des Schiller-Instituts teilgenommen hat, was der in seinen letzten Lebensstunden erlebt hat und wie es zu dem mysteriösen Unfall gekommen ist. Das hat sehr viel mit der Struktur, mit der organisatorischen Struktur der LaRouche-Organisationen zu tun und da möchte ich im dritten Teil drauf eingehen. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, so wie man sie heute kennt, ist inzwischen 17 Jahre alt. Sie ist 1992 gegründet worden. Das hier sind ein paar Zeitschriftentitel oder auch einfach Faltblätter bzw. Buchtitel, die von dieser Partei bzw. dem ihr nahestehenden Schiller-Institut veröffentlicht worden sind. Neue Solidarität, hier oben dieser Titel, das ist der Titel einer Zeitschrift. Die gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, die gibt es auch in Frankreich mit einem anderen Titel. Es gibt sie auch in den USA, da heißt sie New Solidarity. Unten, rechts unten steht Fusion, das ist auch ein Zeitungstitel, ein Titel eines Blattes, das auch in Deutschland herausgegeben wird. Das andere deutet schon so ein bisschen die thematische Ausrichtung an. Links, Jugend will eine Zukunft Industrie für unsere Hauptstadt. Eine bizarre Forderung. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität fordert die Reindustrialisierung Berlins. Mehr dazu gleich. Das nächste dann Notmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung. Gemeint ist, Notmaßnahmen müssen getroffen werden wegen der Krise, wegen der Finanzkrise, wegen der aktuellen. Das nächste Cover hier zeigt jetzt einen neuen New Deal, auch das ein Schlagwort, mit dem die Bürgerrechtsbewegung Solidarität sehr oft hausieren geht. Und rechts dann die Heuschrecken und ihre Fußsoldaten. Mit Heuschrecken sind hier Finanzorganisationen gemeint. Es wird also eine bestimmte Form von Kritik an Finanzorganisationen geübt, die mit dem Vorwurf zu tun hat, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität antisemitische Züge habe. Im Einzelnen, halt bevor ich auf die Ideologie im Einzelnen eingehe, das hier ist Helga Zepp-LaRouche. Helga Zepp-LaRouche ist die Vorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität seit 1992, von Anfang an. Sie ist die Ehefrau von Lyndon LaRouche, also von dem Mann, der praktisch an der Spitze dieses gesamten Netzwerkes steht. Und sie ist diejenige, die schon vor der Bürgerrechtsbewegung Solidarität mehr als ja, eigentlich 20 Jahre lang für LaRouche gearbeitet hat, in verschiedenen Organisationen, auf die ich auch später noch eingehen möchte. Helga Zepp-LaRouche ist die Vorsitzende dieser Partei und es ist klar eigentlich, dass sie auch immer die Vorsitzende sein wird. Sie ist es immer gewesen und es gibt überhaupt kein Anzeichen dafür, dass sie es nicht ist. Auch das ist schon typisch für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, dass die Führungsstrukturen klar sind. Also es ist eigentlich für Leute, die diese Partei beobachten, undenkbar, dass da jemand anderes Helga Zepp-LaRouche ablösen könnte, es sei denn, Helga Zepp-LaRouche möchte selber dieses Amt nicht mehr ausüben, aber das ist nicht in Sicht. Ist also seit 1992 wird diese Partei von derselben Person geführt und wird es wohl auch auf absehbare Zeit weiter werden. Zur Ideologie. Ein ganz zentrales Element in der Ideologie der Bürgerrechtsbewegung Solidarität nimmt die Krise ein. Das hier, was hier drunter steht, ist ein aktuelles Zitat. Die Welt befindet sich heute im Herbst 2008 in der tiefsten wirtschaftlichen und moralischen Krise seit Mitte des 14. Jahrhunderts. Das ist schon eine steile Aussage, also trotz des wirklich desolaten Entwicklung im Moment, also wie man auch in Deutschland sagen kann, das wäre jetzt die tiefste moralische Krise seit der Mitte des 14. Jahrhunderts. Wie man das nach Auschwitz sagen kann, ist mir nicht klar. Aber gut, das ist die Weltsicht der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Wir befinden uns heute in dieser Krise. Die Kombination von Wirtschaftskrise, Kriegsgefahr, Verrohung der Sitten und neomalthusianischer Politik droht die Weltbevölkerung innerhalb von einer Generation auf 1 bis 2 Milliarden Menschen zu reduzieren. Zitat Ende. So sehen die das. Eine steile These. Man muss dazu sagen, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität eigentlich schon immer von einer Krise spricht. Überhaupt die LaRouche-Organisationen sprechen immer von einer Krise, schon seit den 60er Jahren. Die haben in den 60er Jahren schon angekündigt, dass eine fatale, eine wirklich finale Finanzkrise bevorsteht, und zwar unmittelbar. Das erste Mal, dass eine deutsche LaRouche-Partei das unmittelbare Bevorstehen der finalen Finanzkrise angekündigt hat, war 1976. Es war der 30. Juni 1976, für den die damalige LaRouche-Organisation, deren Namen kommt später noch, fest vorhergesagt hat, an diesem Tag wird die globale Finanzkrise kommen und sie wird finalen Charakter haben. An dieser Finanzkrise wird alles zusammenbrechen. Das wird in schöner Regelmäßigkeit seit den 70er Jahren von allen deutschen LaRouche-Organisationen immer wieder wiederholt, unter anderem eben auch von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Jetzt hat sie recht mit dieser Aussage, die sie seit 30 Jahren trifft. Es steht tatsächlich eine wirklich fatale Krise bevor, beziehungsweise sie ist schon da. Aber wenn man das seit 30 Jahren behauptet, kann man nicht beanspruchen, die wirklich vorhergesagt zu haben. Gut, aber das ist ein ganz zentrales Moment. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität sagt, diese Krise ist maßgeblich verursacht worden von den globalen Finanzorganisationen, also vor allem von den britischen und amerikanischen. Insoweit, denke ich, ist die Analyse der Bürgerrechtsbewegung Solidarität gar nicht so weit weg von dem Common Sense, der heute eigentlich herrscht und der auch zu Recht herrscht. Man muss dazu sagen, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität bei ihrer Krisenanalyse diese Krise wirklich zuspitzt auf die Finanzorganisationen und eine Kritik einnimmt, die praktisch diese Finanzorganisationen quasi allein für die Krise verantwortlich macht. Daher auch der Begriff Heuschrecken, das ist ja auch in der deutschen Debatte gebraucht worden von Müntefering, also von der SPD vor, ich glaube, 2 Jahren. Und dann auch innerhalb der Gewerkschaften etwa. Das Problem daran ist immer, dass diese Form von Kritik kompatibel ist mit einer Form von Kritik, die in Deutschland eine ganz fatale Geschichte hat, nämlich mit einer rechten Kritik, beziehungsweise mit einer rechten Krisenanalyse, die unter anderem in der völkischen Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts stark gewesen ist. Damals haben viele völkische Kräfte gesagt, und das hat dann später auch die NSDAP übernommen, dass eigentlich man unterscheiden müsse zwischen einem schaffenden und einem raffenden Kapital. Es gäbe so ein schaffendes Kapital, das ist klassisch der Arbeiter, der in der Fabrik steht und seine Arbeit verrichtet und irgendwas produziert und hinterher kommt was raus, ein Auto oder ein Schraubenzieher oder was auch immer, aber es ist was da und der Arbeiter hat was geschafft und das ist ein Wert. Und diese völkische Analyse sagt, dann gibt es noch das fiese, raffende Kapital. Das sind zum Beispiel Banken, die Kredite vergeben und eigentlich gar nichts machen, nur die Zeit aussitzen und dann die Zinsen kassieren, dafür, dass sie gar nichts tun. Das ist so ökonomisch gesehen falsch, denn Unabhängig, wie man zur konkreten Praxis der Bankentätigkeit steht, ist es ja so, dass innerhalb eines kapitalistischen Systems ein Bankwesen nötig ist, um beispielsweise Investitionen vorzufinanzieren. Und dass eine Leistung, nämlich eine Geldleistung eben mit Zinsen dann auch bezahlt wird, ist was, was in der kapitalistischen Gesellschaft einfach strukturell nötig ist. Nun ist es halt so, dass diese völkische Kritik immer sagt, eigentlich wäre das vielleicht überhaupt nicht nötig und im Prinzip ist es immer dieses raffende Kapital, was das Übel schafft. Und das sagt die völkische Analyse, das ist eigentlich immer das jüdische Kapital. Man kennt die Namen von jüdischen Bankiers, Rothschild etwa oder andere. Es gibt natürlich auch viele nicht-jüdische Bankiers, aber die werden in der völkischen Analyse immer außen vor gelassen. Und die völkische Analyse, die da eben auch historisch in der NSDAP durchgebrochen ist, die sagt, eigentlich ist dieses raffende Finanzkapital, die jüdischen Banken, die sind schuld an unserem Unglück, es ist das Judentum, was daran schuld ist. Das ist die völkische Analyse einer Krise, eine Analyse, die mit eben rechtsextremen Analysen übereinstimmt. Und die Kritik, die an der Bürgerrechtsbewegung Solidarität immer wieder geübt wird, ist die, dass sie sich nicht von so einer Form von Analyse wirklich abgrenzt oder nicht deutlich genug abgrenzt. Dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität also letztlich auch immer sagt, es ist eigentlich dieses Finanzkapital, was daran schuld ist, an allen Problemen. Und da kommt man halt in Deutschland, innerhalb der deutschen Debatte, in gefährliche Gewässer rein, denn man hat hier eine Analyse, die strukturell erstmal große Ähnlichkeiten aufweist zu einer eben rechten und dann auch antisemitischen Analyse. Ich würde nicht sagen, dass die Krisenanalyse der Bürgerrechtsbewegung Solidarität zwingend und in jeder Ausformung antisemitisch ist, das würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen, es gibt da eine offene Flanke. Also eine Flanke, wo eine strukturelle, also eine analytische Abgrenzung gegenüber rechten, antisemitischen Ansätzen schwer möglich ist oder auf jeden Fall nicht wirklich strukturell durchgeführt wird. Das ist eine Kritik, die sehr oft geübt wird und diese Kritik ist schwerwiegend meiner Ansicht nach vor allem deswegen, weil es innerhalb der LaRouche-Organisationen klare Hinweise auf einen internen Antisemitismus gibt. Dazu gleich. Jetzt aber erst nochmal weiter bei der Frage, wie das mit der Krise ausschaut und wie sie beigelegt werden kann und was man denn eigentlich bräuchte. Als Gegenmodell preist die Bürgerrechtsbewegung Solidarität eine kulturelle Renaissance an. Dieses Zitat übrigens stammt wie auch die anderen aus der Programmatik der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Zitat: Heute wie damals kann nur eine Renaissance die Besinnung auf die wissenschaftlichen und kulturellen Blütephasen der internationalen Völkerfamilie einen Ausweg weisen. Zitat Ende. Man muss sich hier so auf wissenschaftliche und kulturelle Blütephasen besinnen. Bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität ist es ganz stark, zum Beispiel die deutsche Klassik. Schiller ist einer, der in der Bürgerrechtsbewegung Solidarität und überhaupt auch bei den LaRouche-Organisationen einen sehr hohen Stellenwert hat. Es sind auch andere klassische Dichter, es sind auch durchaus auch Wissenschaftler, die da sehr hoch geschätzt werden. Teilweise auch Heinrich Heine. Ja, das ist so ein bildungsbürgerlicher Idealismus, wenn man so will, der da vertreten wird. Man muss sich also auf die eigentlichen kulturellen Blütephasen und deren Werte besinnen, wenn man das heutige Übel beseitigen will. Konkret schlägt die Bürgerrechtsbewegung Solidarität ein neues Bretton Woods vor. Also, Zitat: Die Notwendigkeit eines neuen, auf festen Wechselkursen basierenden Weltfinanzsystems souveräner Nationen, ein neues Bretton Woods eben, das in der Lage ist, den Aufbau und Erhalt von Industrie, Landwirtschaft und Infrastruktur zu finanzieren, so wie es der amerikanische Ökonom Lyndon LaRouche vorgeschlagen hat. Zitat Ende. Dieser Bezug auf LaRouche ist, wie gesagt, wörtlich in der Programmatik der Bürgerrechtsbewegung Solidarität enthalten. Sie wollen also praktisch wieder ein festes, eventuell auch an den Goldstandard gebundenes Modell für ein neues Weltfinanzsystem und die Bürgerrechtsbewegung Solidarität will ganz explizit eben die Auswüchse beseitigen, die der Neoliberalismus unter anderem eben auf dem Finanzsektor mit sich gebracht hat. Hier übrigens ist die Analyse der Bürgerrechtsbewegung Solidarität sehr ähnlich einer Analyse, wie sie auch von Sozialliberalen vertreten wird beispielsweise oder von Linksliberalen. Und das ist der Grund dafür, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität da immer auch anknüpfen kann an so ein linksliberales Milieu. Das passt eigentlich erstmal so vom Erscheinungsbild her recht gut. Da passt jetzt Schiller nicht unbedingt rein, aber so halt dieser, also dieses Modell für ein neues Bretton Woods, das ist da durchaus kompatibel. Und daran liegt es, dass gerade die Bürgerrechtsbewegung Solidarität gerade in so einem linksliberalen Milieu immer gut andocken kann. Die Reindustrialisierung ist jetzt ein bizarreres Element ihrer Ideologie. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität sagt, das ist jetzt nicht direkt aus der Programmatik, sondern aus einem Informationsblatt aus dem Jahr 2006. Zitat: Wir brauchen jetzt eine zukunftsgerichtete Vision von Aufbau und Entwicklung, damit das neue Finanzsystem von vornherein auf langfristige produktive Investitionen orientiert wird. In diesem Zusammenhang steht unsere Kampagne zur Reindustrialisierung Berlins. Die entscheidenden Fragen, die dabei zur Diskussion gebracht werden müssen, lauten: Welche Pioniertechnologien schaffen eine 500.000 neuer Industriearbeitsplätze in Berlin? Wie kann Berlin mit der Wasserstofftechnologie bis zur bemannten Raumfahrt, vom Transrapid bis zum Kugelhaufenreaktor, an die große Tradition der Borsigs, Rathenaus und Siemens anknüpfen? Dabei ist Berlin selbstverständlich nur die Spitze einer Reindustrialisierung in ganz Deutschland und Europa. Berlin kommt dabei als Drehkreuz für die Entwicklung Eurasiens über die nächsten 50 Jahre eine Schlüsselrolle zu. Zitat Ende. Eurasien, ein neues Stichwort, worauf ich auch gleich noch eingehen möchte. Aber das Entscheidende ist, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität sagt halt, wir brauchen unbedingt eine Reindustrialisierung. Die Industrie muss wieder aufgebaut, muss wieder gestärkt werden. Deutschland hat gerade noch einen Anteil von knapp über 23%. Die Industrie, der überwiegende Rest geht an Dienstleistungen, wird von Dienstleistungen erarbeitet. Und da sagt die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, wir müssen viel mehr produzieren. Das hat übrigens auch damit zu tun, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität immer so wahrgenommen wird, dass sie sich fixiert auf dieses, was die Rechten damals schaffendes Kapital genannt haben, die Industrie, und dass sie das, was die damals raffendes Kapital genannt haben, halt als eigentliches Übel sieht. Auch hier ist es wieder so, dass die Abgrenzung gegenüber antisemitischen Interpretationen nicht wirklich deutlich wird. Gut, aber die sagen halt, man braucht eine neue Industrialisierung, mehr Industriebetriebe, die eben tatsächlich Werte herstellen, und vor allem Berlin soll reindustrialisiert werden. Berlin soll auch Zentrum Eurasiens werden, stand da. Die Eurasische Landbrücke ist ein weiteres ganz zentrales Element der Ideologie der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Das klingt erstmal ziemlich bizarr, aber man muss hier dazu sagen, dass Eurasien als Begriff in der politischen Debatte tatsächlich eine gewisse Konjunktur hat. Zitat: Die Regierungen in Ost- und Westeuropa müssen das Programm des produktiven Dreiecks und der Eurasischen Landbrücke zum Mittelpunkt ihrer Politik machen. Gemeint ist, es muss der Bau eines integrierten gesamteuropäischen Schnellbahnnetzes für den Güter- und Personenverkehr begonnen werden, das die konventionellen Hochgeschwindigkeitszüge mit der fortgeschrittenen Magnetbahntechnik verbindet und vom Atlantik bis nach Russland und Nordasien sowie über den Balkan und den Nahen Osten bis nach Süd- und Südostasien reicht. Zitat Ende. Sieht praktisch so aus. All diese roten Linien hier sind Verkehrsverbindungen, die die Bürgerrechtsbewegung Solidarität plant. Das, was weite Strecken sind, das soll vor allem mit Magnetbahntechnik, also mit einem hier dann erbaut werden. Also sollen unheimlich schnelle und hochtechnologische Linien erbaut werden. Vom Konzept her ist das natürlich auch wieder logisch. Es ist wieder diese Betonung, dass man sowas wie ein schaffendes Kapital braucht, ne, wenn man so will. Ich möchte jetzt diesen Begriff, um das deutlich zu machen, nicht der Bürgerrechtsbewegung Solidarität unterstellen, aber sie grenzt sich eben auch nicht deutlich dem gegenüber ab. Gut, also es wird hier auf Hochtechnologielösungen Wert gelegt. Es sollen wirklich Schnellzüge sein, modernste Technik, die natürlich auch wieder die Industrie vorantreibt. Und diese schnellen Züge, die bringen natürlich auch ganz neue Transportmöglichkeiten mit sich. Man kann also Waren dann viel schneller transportieren, der Handel wird beschleunigt, alles, also die Kapitalakkumulation wird dann noch viel schneller möglich sein. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, und die hauptsächliche Richtung soll eben gehen nach Asien, also sie soll kontinental sein. Sie soll rübergehen bis nach Ostasien, bis nach China. Man sieht es hier. Und sie soll auch letztlich auch noch Südostasien hier ganz unten erschließen mit lauter ganz schnellen Verbindungen, sodass also praktisch aus deutscher Sicht von diesem grünen Element hier, ihr könnt das sehen da oben, dieses grüne Element, dass von diesem grünen Element aus praktisch die halbe Welt oder fast die ganze Welt, mal abgesehen von Amerika, ganz schnell erreicht werden kann. Dieses grüne Element da oben ist das produktive Dreieck. Das steht hier unten. Das sind die Hauptstrecken im produktiven Dreieck. Das mit dem produktiven Dreieck ist also praktisch so ein deutsches Zentrum gemeint. Das ist hier genau eben Deutschland. Belgien ist da noch mit drin, ein Teil der Niederlande. Aber das war es dann im Wesentlichen schon. Ja, und das soll eben das produktive Dreieck sein. Das heißt, da soll die ganz hochwertige Produktion stattfinden. Gerade eben am Ende dieses Zitats konnte man ja lesen, Berlin kommt als Drehkreuz im letzten Satz für die Entwicklung Eurasiens über die nächsten 50 Jahre eine Schlüsselrolle zu. Und das ist genau das, was da gemeint ist. Berlin tatsächlich als Zentrum dieses riesigen Kontinentalblocks, in dem Höchsttechnologie, muss man vielleicht fast sagen, also die modernste Technologie jedenfalls produziert wird und wo ganz avantgardistisch eben das fortgeschrittenste Material eben hergestellt wird und wo dann eben auch die industrielle Führung liegt. Das heißt, in diesem Modell der Eurasischen Landbrücke ist tatsächlich immer sowas drin wie so eine europäische, vor allem eine deutsche Hegemonie. Das ist diesem Modell inhärent, denn das produktive Dreieck sitzt genau eben in Deutschland. Ja, in Afrika, da sieht man, das ist nicht nur interessant für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität mit Ausnahmen Südafrikas, was ja auch schon relativ industrialisiert ist, aber naja, für Afrika hat die Bürgerrechtsbewegung Solidarität nicht wirklich was zu bieten, jedenfalls nicht in ihrer Ideologie. Atomenergie, das produktive Dreieck, also hier dieses Industriezentrum in Deutschland, das soll die modernste Industrie eben haben und, das sagt die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, Zitat, die Energieversorgung soll durch eine Renaissance der Kernenergie auf Dauer umweltfreundlich gesichert werden, Zitat Ende. Also hier eine ganz klare Aussage, die Bürgerrechtsbewegung Solidarität will nicht nur modernste Technologie, sondern sie will das auch im atomaren Energiebereich, sie will auf jeden Fall Atomenergie haben, und zwar, wie hier steht, auf Dauer. Ich müsste vielleicht, das hier noch kurz einschieben, das habe ich verschoben. Das hat auch damit zu tun. Das Zitat hier unten stammt von Lyndon LaRouche aus dem Jahr 1985. Das heißt nicht, dass dieses Zitat veraltet ist. Ich lese erstmal das Zitat vor und dann sage ich, was LaRouche heute sagt. Zitat 1985, lasst uns mit der Kolonisierung des Mondes und des Mars voranschreiten. Wenn unsere Zivilisation erst einmal gerettet ist, gemeint ist, wenn LaRouche regiert und die Krise überwunden hat, kein Scherz, das ist wirklich so gemeint. Also wenn unsere Zivilisation erst einmal gerettet ist und die Arbeitsproduktivität überall auf diesem Planeten zugenommen hat, haben wir uns die stärkere wirtschaftliche Grundlage geschaffen, von der aus wir die Kolonisierung zunächst des Mondes und dann des Mars beginnen können. All das können wir am besten bewerkstelligen, wenn wir die praktische Aufgabe der Kolonisierung des Mars als notwendig erachten, um der Menschheit eine Vision des Menschen als Mensch im Universum näher zu bringen und damit den Anbruch des lang erwarteten Zeitalters der Vernunft zu beschleunigen. Zitat Ende. Das ist Lyndon LaRouche 1985. LaRouche hat zuletzt für mich greifbar 2004 gesagt, dass er diese Marspläne immer noch aktuell findet. Ich glaube, es war 2004 oder 2005, da hat George Bush ja gesagt, er will auf dem Mars fliegen, also nicht er selbst, aber er will das Geld dafür bereitstellen. Und da hat LaRouche gesagt, ja, das ist endlich mal was Vernünftiges, was der Kerl da gesagt hat. Ich finde ihn ja sonst scheiße, aber damit hat er recht und wir müssen auf den Mars. Der Gedanke dahinter ist auch schon so, dass er einen logischen Bezugspunkt zu seiner sonstigen Ideologie bietet. Er sagt einfach, man braucht ja diese Reindustrialisierung praktisch. Man muss also die Industrie wieder aufbauen. Das geht nur, wenn man das immer weiter vorantreibt, wenn die Industrie immer moderner wird. Ja, und da muss man sich Anreize setzen. Da muss man, was weiß ich, auf dem Mars fliegen. Kolonien auf dem Mars bauen. Eine irrsinnige Herausforderung für die Industrie. So denkt er sich das und okay, das muss halt passieren. Andere würden jetzt sagen, es gibt dringendere Probleme, als auf den Mars zu fliegen. LaRouche sagt, so muss man das machen. Okay, ein bisschen weg von der Industrie zur Militärpolitik. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität sagt, wieder aus der Programmatik, Zitat, der Staat hat das Recht und die Pflicht der militärischen Selbstverteidigung. Das Grundgesetz bestimmt, dass Deutschlands Streitkräfte zur Verteidigung eingesetzt werden können und müssen, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und eine friedliche und dauerhafte Ordnung in Europa zu sichern. Das Grundgesetz verbietet den Angriffskrieg. Der militärische Einsatz der Bundeswehr im Innern wird abgelehnt. Die allgemeine Wehrpflicht ist notwendiger Bestandteil einer wehrhaften Demokratie. Zitat Ende. Diese Position ist erstmal ziemlich, ich denke, damit wird man einen ziemlich breiten Konsens finden. Das Interessante daran ist, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, wie überhaupt die LaRouche-Organisation sagt, so wenig wie möglich Militär. Also das, was wirklich nötig ist, das sagen die so aus ihrer Sicht, eben um diesen Staat hier gegen etwaige Überfälle zu verteidigen, das muss man haben. Antimilitaristen, Antimilitaristinnen würden das eventuell auch anders sehen, aber okay, das ist eine gemäßigte Position. Und die Bürgerrechtsbewegung Solidarität sagt halt, dieses Minimum, das müssen wir haben, aber auf keinen Fall einen Angriffskrieg. Deswegen ist die Bürgerrechtsbewegung Solidarität auch ganz strikt, zum Beispiel gegen den Irakkrieg gewesen, und damit hat sie auch sehr gut gezogen. Also vor allem in dem Fall wieder in dem linksliberalen, dann auch friedensbewegten Milieu, was das natürlich interessant fand, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität eine Partei ist, die diesen Krieg, den Irakkrieg, ganz dezidiert ablehnt. Auch weitere Kriege werden von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität abgelehnt. Und ein Inlandseinsatz der Bundeswehr kommt für die wirklich nicht in Frage. Die haben da wirklich ansatzweise Positionen, die man als zumindest militärkritisch doch kennzeichnen müsste. Was wiederum dazu führt, dass sie Andockpunkte in der Friedensbewegung hat. Drogen sind ein ganz wichtiges Thema für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Deutschland muss endlich energisch den Kampf gegen das Drogenkartell führen. Das Netzwerk der internationalen Geldwäsche durch Finanzinstitutionen, die über allen Zweifel erhaben zu sein scheinen, sowie Vertriebswege und Maßnahmen im Drogenanbaugebiet sind die strategischen Schlüsselpunkte im Krieg gegen die Drogenplage. Eigentlich nichts Besonderes, diese Forderung, und es wird relativ hochgehängt von den Büsos. Genauso ist es bei der Bildung, und hier sieht man wieder die spezifische Ausformung dieses, der Haltung der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Zitat, Ziel der Erziehung und Bildung im klassischen christlich-humanistischen Sinne ist, die schöpferischen Fähigkeiten des Menschen zu entwickeln, die moralische Persönlichkeit des souveränen Individuums als Ebenbild Gottes auszubilden, also ist ein Gottesbezug hier drin, die Verantwortung für die bedrohte Menschheit zu festigen und das Streben nach stetiger Selbstvervollkommnung zu fördern. Vorzüglich eignen sich die klassischen Erziehungsprinzipien von Schiller, Humboldt, Gauss oder Beethoven, um die Spaltung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften an Schulen und Universitäten zu überwinden. Zitat Ende. Auch hier wieder ganz deutlich dieser Bezug auf so klassische bildungsbürgerliche Ideale praktisch, auf Schiller, auf Beethoven oder eben dann auf wissenschaftlicher Seite auf Humboldt etwa. Ja, und interessant ist auch, dass tatsächlich ein religiöser Bezug da genommen wird in der Programmatik der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Das ist deswegen ganz interessant, oder andersrum, das wird dann interessant, wenn man sich die Biografie von Lyndon LaRouche anschaut, also von dem Organisationsgründer, dazu dann, wie gesagt, gleich. Übrigens, das ist nicht so, dass das nur so eine abstrakte Idee ist. Also zum Beispiel klassische Musik ist für die Bürgerrechtsbewegung Solidarität unglaublich wichtig. Die haben vor ein paar Jahren eine Kampagne gestartet, deren Ziel es war, es gibt einen Kammerton, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also das A, der Ton A, der normalerweise in der Musik gespielt wird, der hat normalerweise 440 Hertz, also eine bestimmte Schwingungszahl. Und die Bürgerrechtsbewegung Solidarität kämpft dafür, dass dieser Kammerton auf 432 Hertz runtergesetzt wird. Warum auch immer. Möglicherweise kann man dann etwas einfacher singen, ich weiß es nicht, aber das ist eine wirkliche Kampagne, die gestartet haben. Das heißt also, dieses Themenfeld, klassische Musik, klassische Bildung, ist für die wirklich, wirklich wichtig. Ja, bizarr, ne? Zum Teil. Forschung und Wissenschaft sind unglaublich wichtig, aber ich kürze jetzt mal ein bisschen, das muss man nicht alles hier durchgehen, die Erschließungsmaß hatten wir schon. Ja, und was immer wieder durchkommt, überhaupt in den LaRouche-Organisationen, das ist so ein ziemlich starker Freund-Feind-Dualismus. Der wird nicht programmatisch festgelegt, das geht ja auch gar nicht, aber er ist immer wieder vorhanden. Ein Zitat, es stammt hier auch von 82, aber man findet durchaus Anklänge auch noch heute. Zitat: Wenn wir die vergangenen Jahrtausende der Weltgeschichte betrachten, dann lässt sich sagen, dass ein Klassenkampf stattgefunden hat, wieder Bezug auf eine linke Terminologie, und zwar ein Klassenkampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Der Motor der Geschichte sind diese Kräfte. Zitat Ende. Also es wird hier angedockt an ein linkes, linksliberales Milieu mit dem Begriff Klassenkampf, der positiv eingeführt wird, aber dann wird ja etwas aufgelöst, das eigentlich nichts anderes als christliche Soziallehre ist, nämlich die Unterscheidung zwischen Gut und Böse und eine darauf aufbauende Weltanalyse. Na gut, aber dieser Freund-Feind-Dualismus, der hat ja auch ganz subjektive Momente. Ne? Also für viele ist es so, dass Leute, die in LaRouche-Organisationen tätig gewesen und irgendwann ausgestiegen sind. Von denen gibt es zahlreiche Aussagen, wie es denn so gewesen ist für sie in der Organisation und warum sie ausgestiegen sind. Und sehr viele von denen sagen, ja, das ist einfach so, wenn man dazugehört hat, war man gut und wenn man nicht dazugehört hat, war man böse. Und das hat die Welt vereinfacht. Man war dadurch gut, dass man dazugehört hat. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl. Dass die dann ausgestiegen sind, diese Leute, das hatte andere Gründe. Dazu komme ich dann später noch. Der Antisemitismus, das noch abschließend zur Ideologie. Es gibt aus den 70er Jahren Aussagen, die der Bürgerrechtsbewegung Solidarität heute, beziehungsweise den LaRouche-Organisationen insgesamt, eben diesen Vorwurf des Antisemitismus eingetragen hat. Diesen Vorwurf, der andocken kann an die zumindest unklare Analyse der BÜSO, der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, des internationalen Finanzsystems. Linda LaRouche hat 1973 gesagt, der Judaismus ist nicht eine wirkliche Religion, sondern nur so eine Art Halbreligion, ein seltsames Anhängsel und eine Unterart des Christentums. Also eine doch erstaunliche Aussage über das Judentum. Und in einer LaRouche-Publikation 1978 ist das noch ein bisschen ausdrücklicher gesagt worden: Der Zionismus ist der Zustand kollektiver Psychose, durch den London, ausgerechnet London, interessant, den größten Teil des internationalen Judentums manipuliert. London, jetzt habe ich was vergessen hier einzufügen, also man sieht jedenfalls deutlich den antisemitischen Charakter dieser Zitate, vielleicht um das noch fertig zu machen. Helga Zeppler-Rusch, heute Vorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, hat 1979 Aufsehen erregt mit folgendem Zitat: Während in den USA niemand auch nur die geringsten Illusionen über die Macht der zionistischen Lobby, über vor allem die gegenwärtige Administration hegt, ist der Einfluss einer verdeckter operierenden zionistischen Lobby in der Bundesrepublik bisher nur wenigen eingeweihten Persönlichkeiten bekannt, nicht aber der breiten Bevölkerung. Und deshalb müssen wir den scheinheiligen Holocaust-Schwindel zum Anlass nehmen, um diese ausländischen Agenten auffliegen zu lassen. Zitat Ende. Das ist ein recht deutliches Zitat. Es stammt gerade aus der Zeit, als der Film Holocaust lief. Dazu hat sich eben Helga Zeppler-Rusch geäußert. Und vor allem dieses Zitat hat ihr damals eben den Vorwurf des Antisemitismus eingetragen. Ich denke, zu Recht. Solche Zitate findet man heute nicht mehr. Das heißt nicht unbedingt, dass solche Positionen nicht mehr intern geäußert werden. Dazu auch später mehr. Aber das heißt was dazu, dass die Bürgerrechtsbewegung Solidarität heute sehr aufpasst, was sie öffentlich sagt. Also, dass sie zusieht, dass sie öffentlich nichts sagt, was sie wirklich so eklatant angreifbar macht. Wieso da London auftaucht in diesem Zusammenhang, das ist recht interessant, denn es gibt eine bestimmte Tradition antisemitischer Schriften, in denen wird gesagt, es gibt so ein internationales Weltjudentum, das hat viele Banken und das hat sich verschworen gegen die Welt und das sitzt vor allem in London. Das ist ein bestimmter Strang innerhalb der antisemitischen, also der extrem antisemitischen Ideologie. Es ist einfach so, man denke ich soll nicht versuchen es zu verstehen, es ist einfach abstrus, aber es gibt diesen Strang und an diesem Schrank knüpft dieses Zitat der LaRouche-Publikation von 1978 an. Da wird auch gesagt, es ist London, der Finanzplatz London, die Banken in London, die vielleicht jüdischen Banken in London, die eben genau das tun. Und das ist der Punkt, wo eben Großbritannien hier ins Spiel kommt in der spezifischen Tradition von der LaRouche-Organisation. Überhaupt ist es so, dass in so einer Form, wie in diesem mittleren Zitat von den dreien hier, sehr oft eine sehr starke Polemik gegen Großbritannien stattfindet. Es wird sehr oft gesagt, die das eigentliche Übel, das sind ja fast so die Briten, die sind ja fast so die Allerschlimmsten, die stecken hinter diesen ganzen Finanzgeschichten. Und also wenn man was bekämpfen muss, dann vielleicht diese britische Politik. Das hat einen ganz einfachen Grund, den man auch sich, glaube ich, erklären kann, wenn man sich die Biografie von Lyndon LaRouche anschaut. Hier ist er, inzwischen ist er Mitte 80, 87, geboren ist er 1922 in Rochester in New Hampshire in den USA. Lyndon LaRouche kommt aus einer Quäkerfamilie. Das ist recht interessant, das ist aus einer sehr religiösen Familie. Und ich denke, das wäre meine These jedenfalls, dass der Bezug auf ein Gottesbild, der in der Programmatik der Bürgerrechtsbewegung Solidarität da vorhanden ist, und auch der Bezug auf so viele klassische deutsche Geistestraditionen, dass der auch viel mit der religiösen Tradition zu tun hat, in der Lyndon LaRouche steht, von der er sich zeitweise wirklich getrennt hat. Werdet ihr gleich sehen an seiner Biografie. Aber es taucht immer wieder in bestimmten Formen auf. Also dieser Einfluss so einer spezifischen religiösen Tradition, der ist, glaube ich, das ist ganz erstaunlich, aber ich glaube, er spielt tatsächlich unterschwellig in der Bürgerrechtsbewegung Solidarität eine Rolle. Lyndon LaRouche, also 22 geboren, war als Quäker strikter Pazifist, hat es am Anfang dezidiert abgelehnt, in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Er wäre in keinen Krieg gezogen. 1944 hat er gesagt, okay, also es geht wirklich nicht anders, man muss diesen Krieg führen, ich gehe da mit. Er hat es aber gemacht als nicht als aktiv kämpfender Soldat, sondern praktisch als Hilfsarbeiter für die Truppen. Er hat halt Unterstützungstätigkeiten ausgeübt, schon als Soldat, aber nicht als kämpfender Soldat eben. Er ist mit den US-Streitkräften nicht nach Europa gegangen, sondern nach Indien und nach Burma. Und LaRouche sagte später und sagt es eigentlich auch heute noch, er hat da so seine Schlüsselerlebnisse gehabt. Er hat gesehen, wie es vor allem in Indien eine Befreiungsbewegung gibt gegen die britische Kolonialherrschaft. Und das fand er klasse, das fand er echt toll, wie die sich gewehrt haben gegen ihre kolonialen Unterdrücker und wie die sich gegen die Briten gewehrt haben. Und das ist der Punkt, wo LaRouche auf der einen Seite angefangen hat, ein Linker zu werden, denn das war er mal. Er ist, sagt er, in Indien Marxist geworden, als er diesen antikolonialen Befreiungskrieg da gesehen hat, Befreiungskampf. Ja, und er ist ein, das würde ich jetzt sagen, das sagt er so nicht, aber er ist ein fanatischer Britenhasser geworden. Denn also die schlimmsten Polemiken über Großbritannien findet man teilweise eben bei LaRouche und in LaRouche-Publikationen. Und die Wut auf Großbritannien, würde ich sagen, hat er sich da auch in Indien eben zugezogen. Wo eben Großbritannien ja Kolonialmacht war. LaRouche ist dann 1946 aus Indien und Burma, wo er auch zeitweise war, zurück in die USA. Ist dann dort Trotzkist geworden, hat sich also der trotzkistischen Strömung des US-Marxismus angeschlossen, ist dann auch in eine Partei eingetreten, in die Socialist Workers Party, ist dann eine Weile aktiv gewesen, hat sich dann etwas zurückgezogen und vor allem seinen Beruf gefrönt. Er ist dann nach New York gegangen und dort Unternehmensberater geworden, bis dann die 60er Jahre kamen. In den 60er Jahren, das Klima hat sich gewandelt, so die Unternehmensberatung war nicht mehr das, was so richtig hip war damals. Die Studentenbewegung hier oder auch die linke, linksliberale Bewegung in den USA sind stärker geworden, die antirassistische Bewegung, es kam unheimlich viel Leben in die Bude und LaRouche hat seine trotzkistischen Adern wieder entdeckt, ist wieder aktiv geworden in trotzkistischen Organisationen, ist dann da in die üblichen Spaltereien reingekommen, hat sich einer Fraktion innerhalb der Socialist Workers Party angeschlossen, ist dann ausgeschlossen worden, hat eine neue Organisation gegründet. Die ganzen einzelnen Namen möchte ich euch sparen, er hat so die ganzen 60er Jahre verbracht. Interessant ist, wenn man liest, wie seine damaligen Mitstreiter ihn rückblickend beurteilen. Es gibt einen, der heißt Tim Wolforth, das ist ein US-Publizist, der bis heute sich eine linke Position eigentlich bewahrt hat und berichtet, wie LaRouche in den 60er Jahren aufgetreten ist, also dieser Herr hier. Wolforth schreibt, LaRouche hatte einfach ein gigantisches Ego. Er war überzeugt, dass er ein Genie war. Er hat seine starke Überzeugung von seinen eigenen Fähigkeiten verbunden mit der Arroganz, die sich in einem Sprachgebrauch der Upper Class Menschen aus New England ausdrückt. Er hat die Meinung vertreten, dass es einen Satz im Kommunistischen Manifest gibt, der auf ihn zugeschnitten ist. Das ist der Satz, in dem drin steht, sinngemäß, dass es innerhalb der herrschenden Klasse eine kleine Fraktion gibt, die sich abspalten und auf die Seite der Arbeiterklasse treten wird, um die Arbeiterklasse als Avantgarde dann in den Klassenkampf zu führen. So irgendwie steht das im Kommunistischen Manifest drin. Und das schreibt LaRouche war überzeugt, dass es auf ihn zutrifft, dass er der ist, der damit gemeint war, weil er war Unternehmensberater, gut situiert, ne, und hat dann hier den Klassenkampf angefangen in den 60ern. Das drückt schon so ein bisschen aus, wie der Umgang mit LaRouche gewesen sein muss damals. Naja, und entsprechend ist LaRouche auch immer wieder mit anderen aneinander geraten. Ein Projekt, was dann eine Weile gelaufen ist, das hat er 1967 angefangen. Das ging auch deswegen gut, weil er da das Sagen hatte. Er hat einfach unterrichtet. Er hat nämlich praktisch dialektischen Materialismus an einer freien Schule in New York unterrichtet, damals eben in den 60ern, kurz vor 68, in der Zeit, wo dialektischer Materialismus ein wirkliches Thema war, ne, für die damaligen, vor allem Studenten und Studentinnen. Ja, und da hat er immer eben seinen Unterricht abgehalten. Da gibt es auch eine Beschreibung von Wolforth, der das zum Teil wohl miterlebt hat. Der schreibt: 20 bis 30 Studenten versammelten sich in einer großen Wohnung und saßen auf dem Boden rund um LaRouche herum. Der hatte damals fand es schick, einen sehr schütteren Bart zu haben. Danke. Egal, ich muss es jetzt auch nicht im Einzelnen hier unbedingt vorlesen. Jedenfalls beschreibt er da, wie die eben da ihre vielstündigen, bis zu siebenstündigen Sitzungen in dialektischen Materialismus hatten. Also das sind dann wohl die üblichen Schulungen gewesen, aber es ist immer klar gewesen, LaRouche weiß Bescheid und LaRouche zieht sich hier so seine Leute ran, mit denen er dann auch Politik machen will. Ja, und das hat er dann auch gemacht. LaRouche hat dann Ende der 60er Jahre angefangen, Labour Committees zu gründen, also Arbeiterkomitees, Arbeiterausschüsse. Er hat das zuerst in einer Studierendenorganisation getan, ist dann da auch rausgeflogen, wie aus so vielen anderen Organisationen, möglicherweise wegen seines gigantischen Egos, das Wolforth beschreibt. Ja, und LaRouche hat dann einen Zusammenschluss von solchen Labour Committees gegründet, nämlich den National Caucus of Labour Committees, also den Nationalen Ausschuss der Labour Committees eben. 1969 war das, da hat er angefangen, sich seine eigene Organisation richtig aufzubauen. 1971 hat er dann so eine Art Nachrichtendienst sich gegründet und er hat dann auch weitergemacht und ist unter anderem nach Europa gegangen. Also 60er Jahre erst aus den trotzkistischen Organisationen, 69 Gründung des National Caucus of Labour Committees, 1970 dann die erste Ausdehnung nach Europa und in die BRD und tatsächlich hat das stattgefunden über eine Kommune in Dortmund. Da hat er irgendwie Leute gekannt und die fanden ihn klasse, die fanden auch so diese teilweise trotzkistischen Anklänge, die es da noch gab, obwohl LaRouche seine Ideologie schon transformiert hat zu dieser Zeit, die fanden das cool und fanden das klasse und haben eben damit auch gearbeitet. LaRouche ist dann 1972 nach Großbritannien in die BRD gereist, um hier wirklich seine Gruppen aufzubauen. Das wurde ein bisschen unterbrochen von der Operation Mob Up 1973, aber vielleicht erst noch hier das, was parallel zu dieser Operation Mob Up passiert ist. Im Frühjahr 73 gab es einen ersten Kern von ca. 40 Kadern in der Bundesrepublik. Unter anderem war dabei Helga Zepp, damals noch nicht Zepp LaRouche, sondern nur Zepp. Im Juni 73 hat die erste strategische Konferenz der European Labour Committees stattgefunden, in Düsseldorf hier, mit 80 Teilnehmern. Im April 1974 gab es die zweite strategische Konferenz, damals waren das dann schon 300 Teilnehmer. Und im selben Jahr noch hat LaRouche zusammen mit Helga Zepp, wie sie damals noch hieß, die Europäische Arbeiterpartei gegründet. Die erste deutsche LaRouche-Partei, die eigentlich direkte Vorgängerpartei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Die Europäische Arbeiterpartei hat es bis 1986 gegeben. 1986 haben sie sich neu gegründet als Patrioten für Deutschland. Und 1992 haben sich die Patrioten für Deutschland dann aufgelöst und sich in die Bürgerrechtsbewegung Solidarität transformiert. Aber zurück nochmal zur Operation Mob Up, die gerade lief, als die LaRouche-Organisationen sich hier in Deutschland eigentlich gegründet haben. Hintergrund der Operation Mob Up waren Rivalitäten in den USA. LaRouche hatte seinen National Caucus of Labour Committees und es gab damals den Versuch, so eine bestimmte Wohlfahrtsorganisation zu gründen. Und es gab da Konkurrenzen, wie das so ist, wenn man ein Bündnis gründet oder eine Bündnisorganisation, dann gibt es welche, die wollen das Sagen haben und LaRouche will immer das Sagen haben. LaRouche wollte auch damals das Sagen haben. Andere wollten auch mitreden, LaRouche wollte das nicht unbedingt und es gab großen Streit. Es gab großen Streit zwischen den LaRouche-Organisationen, den LaRouche-Leuten und auf der anderen Seite vor allem zwei Parteien, nämlich der Kommunistischen Partei in den USA und der Socialist Workers Party, der Partei, der LaRouche auch mal angehört hatte. Die haben sich richtig gekloppt und sie haben sich auch wirklich im wörtlichen Sinne gekloppt. Also es gibt da Berichte, die kann man nachlesen. Da wird dann beschrieben, wie die LaRouche-Leute auf Leute von der Communist Party oder von der Socialist Workers Party losgegangen sind, die wirklich zusammengeschlagen haben. Das Ganze war nicht so einfach ausbrechende Wut, sondern das war durchaus geplant. LaRouche hat damals gesagt, Entschuldigung, ich habe das Zitat hier, ich schaue gleich nochmal nach, aber er hat sinngemäß gesagt, ja, unser Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, die Communist Party und die Socialist Workers Party zurückzudrängen und wir müssen das Sagen in dieser neuen Wohlfahrtsorganisation bekommen und deswegen müssen wir halt da auch hart durchgreifen. Ja, und seine Anhänger haben dann tatsächlich hart durchgegriffen, haben eben, wie gesagt, zu diesen Prügeloperationen gegriffen, die sie das ganze Jahr 1973 durchgezogen haben und als Operation Mob Up bekannt geworden sind. Also ein klarer Griff zu Gewalt, eigentlich gegen nahestehende Organisationen, muss man hier sagen, wenn man sich so die gesamte politische damalige Bandbreite anschaut. Parallel zu dieser Operation Mob Up gab es noch einen Vorfall, den ich wegen dieser Geschichte erwähnen möchte, die ich am Anfang kurz erwähnt habe, nämlich wegen diesem 23-jährigen Studenten, der vor ein paar Jahren umgekommen ist. 1973 ist es so gewesen, LaRouche war verheiratet, seine Frau hat sich verliebt in einen Mitarbeiter von LaRouche und ist mit ihm zusammengekommen, hat sich dann von LaRouche getrennt und LaRouche war völlig außer sich. Kann man nachvollziehen, gibt es auch überhaupt nichts zu sagen, eigentlich gäbe es nichts zu sagen, wenn LaRouche nicht das große Ding draus gemacht und es auf die politische Ebene gehoben hätte. LaRouche hat nachgedacht und ist zu dem Schluss gekommen, der neue Freund von seiner Ex-Frau, ein gewisser Mensch mit dem Namen White, der ist ein Brite, also naja, LaRouche mag ihn sowieso nicht, aber LaRouche mag ihn deswegen nicht, weil bei den Briten ist es immer so, dass man da mit dem Geheimdienst schauen muss. Ne? Die sind da alle irgendwie mit dem Geheimdienst verbandelt, nicht alle, aber LaRouche ist zu dem Schluss gekommen, Tom White war es auf jeden Fall, er war ein Geheimdienstmann. Ja, und LaRouche war stinksauer auf diesen, seiner Überzeugung nach Geheimdienstmann, der ihm seine Frau ausgespannt hat, um seine Organisation kaputt zu machen. Und LaRouche ist dann also wirklich auf den Kerl losgegangen, nicht selbst und nicht physisch, aber er hat gesagt, wenn dieser White weiter in LaRouche-Organisationen tätig sein will, dann muss man mit ihm drüber reden. Und das drüber reden hat eine Form von Gehirnwäsche angenommen, die eben später ausgestiegene ehemalige Mitarbeiter von LaRouche beschrieben haben, sodass dieser Mensch mit dem Namen White hinterher zwar immer noch seine neue Freundin hatte, aber psychisch am Ende war. Und also ein moralisches Wrack sozusagen. Das heißt also, in dieser LaRouche-Organisation ist nach Berichten von Aussteigern aus dieser Organisation eben da Ende 73, Anfang 74 tatsächlich ein Brite auseinandergenommen worden, wirklich mit heftigstem Psychodruck, mit Verhörtechniken und Ähnlichem, mit dem Vorwurf, eben dieser Brite wäre ein Geheimdienstmann und hätte auch so mit britischen Gehirnwaschtechniken zu tun. Und LaRouche hat sich danach auch immer sehr viel mit diesen britischen Gehirnwaschtechniken oder vermeintlichen britischen Gehirnwaschtechniken beschäftigt und hat es vor allem dabei auch immer abgesehen auf ein bestimmtes psychiatrisches Krankenhaus in London, das gleich auch nochmal auftaucht. Organisationen in Deutschland, ich habe es gerade schon gesagt, die Europäische Arbeiterpartei gab es bis 86, dann gab es von 86 bis 92 Patrioten für Deutschland. Es gibt einen Hintergrund für diese Namensumbenennung. Der Hintergrund ist, dass in den 80er Jahren die LaRouche-Organisationen versucht haben, von ihrer Fixierung auf dieses linksliberale, vielleicht friedensbewegte Milieu loszukommen und auch bestimmte werteorientierte, konservative oder sogar rechte Kreise mit einzubinden. Es gibt beispielsweise Berichte, wie die zusammengearbeitet haben oder versucht haben, zusammenzuarbeiten mit rechtsstehenden Militärs, nicht mit Nazis, also das muss man ganz klar unterscheiden, aber mit rechtskonservativen, schon auch tendenziell nationalistischen Kräften, die teilweise auch dann später ihrerseits bei den Reps das probiert haben. Also ich denke da an einen gerade, der eben zeitweise mit den Patrioten für Deutschland angewandelt hat, aber dann später bei den Reps aufgetaucht ist. Auch das gab es. Und das liegt einfach daran, das liegt nicht daran, dass die LaRouche-Organisationen Nazis wären. Ich würde diese These nicht teilen, also ganz ausdrücklich nicht, ich finde sie sogar falsch. Das liegt einfach daran, dass diese LaRouche-Organisationen versucht haben, in einem werteorientierten, konservativen, sogar rechten Spektrum eben Bündnispartner zu gewinnen. Daher die Umbenennung in Patrioten für Deutschland. 1992 haben sie das wieder sein gelassen, das hat nicht so richtig funktioniert und sie haben sich wieder Bürgerrechtsbewegung Solidarität genannt. Bürgerrechtsbewegung nach 1989 sowieso ein Innenwort erstmal und Solidarität kommt immer gut, ne? Kann man nichts gegen sagen. Parallel gibt es noch das Schiller-Institut, das ist eine Einrichtung in Wiesbaden, die veranstaltet Kongresse und Tagungen und Vorträge und sowas. Auch eine reine LaRouche-Organisation wirkt, ist nicht überraschend geleitet von Helga Zepp LaRouche. Zum Innenleben dieser Organisation, das wäre jetzt der dritte Teil, auf den ich eingehen möchte, der allerdings meiner Einschätzung nach auch richtig wichtig ist. Ich habe das ja gerade schon geschrieben, praktisch beschrieben, wie mit dieser Geschichte, als LaRouche praktisch seine Frau eben an diesen Christopher Wright verloren hat, Christopher Wright heißt er, und wie er danach reagiert hat, wie er halt gesagt hat, das wären alles hier Geheimdienstleute, die ihm seine Frau abspenstig gemacht hätten und die praktisch seine Organisation damit kaputt machen wollten. Da ist so ein, das sind schon, ich würde sagen, wahnhafte Vorstellungen, die da beschrieben werden, die ihm da zugeschrieben werden von Leuten, die ihn damals aus nächster Nähe miterlebt haben und die heute halt erzählen, wie es damals gewesen ist. LaRouche hat damals auch angefangen, hat gesagt, wenn es solche Leute gibt, die in unsere Organisationen eindringen wollen, aus irgendwelchen Geheimdiensten, dann müssen wir dagegen natürlich vorgehen. Und wenn wir so jemanden finden, von dem wir denken, dass er eindringen will im Auftrag irgendeines Geheimdienstes, dann müssen wir ihn praktisch deprogrammieren. Also LaRouche versteht das so, dass die Leute, die da geheimdienstlich infiltriert werden sollen, dass sie auch eine gewisse Indoktrination hinter sich haben. Also so eine Art Gehirngewaschen sind. Vielleicht nicht richtig Gehirngewaschen, so im schlimmsten Sinne, aber dass die halt so eine ganz starke Infiltrierung, Indoktrinierung hinter sich haben. Und LaRouche hat gesagt, die muss man deprogrammieren, auch mit so Psychotechniken. Also so Psychotechniken, die auf der anderen Seite immer als Verhörtechniken verwendet werden. Nur so richtig ausgearbeitete Methoden eben, um Leute wirklich, auf innerster psychischer Ebene an Leute ranzukommen. Also was ganz Hartes eigentlich. Ja, und das hat LaRouche eben zuerst gegen diesen Christopher Wright eingesetzt. Und seitdem gibt es immer wieder Gerüchte, dass sowas durchaus vorkommen kann. Ein extremer psychischer Druck auf Mitglieder innerhalb der LaRouche-Organisationen. Es ist nicht nur so, dass es immer wieder Berichte von solchem psychischen Druck gibt, es gibt auch Berichte von ganz physischem Druck oder zumindest von physischen Drohungen, nicht unbedingt nur gegen Mitgliedern. Es gibt einen Journalisten, einen US-Journalisten, der sagt, ich habe halt hier recherchiert, was man macht als Journalist und ich habe mir den LaRouche mal vorgenommen und irgendwann dann habe ich im Verlauf meiner Arbeit einen Polizisten getroffen und der hat mir gesagt, hier, hallo, pass mal ein bisschen auf. Wir haben da gerade erfahren, dass es den Versuch gegeben hat, jemanden anzuwerben von Seiten der LaRouche-Leute. Die sollen dir die Bremsen in deinem Auto außer Kraft setzen, damit du ein bisschen vorsichtiger wirst. Das berichtet dieser Journalist. Dieser Journalist berichtet auch davon, dass er von Prozessen überzogen worden ist von LaRouche, dass er einem ganz intensiven Druck ausgesetzt worden ist. Und es ist nicht nur dieser eine Journalist, sondern es gibt dieser eine US-amerikanische Journalist, der Chip Burnett, sondern es gibt mehrere, die solche Sachen berichten. Zum Innenleben der Organisation noch. Es gibt, ich habe es schon ein paar Mal, glaube ich, erwähnt, eben diese Berichte von Aussteigern. die machen erstmal deutlich, wie das überhaupt geklappt hat damals, wie die LaRouche-Organisationen in den 70er Jahren ihre Leute gezogen haben. Es gibt einen Bericht von einer damaligen Hamburger Studentin, kurz nach dem Abitur, die schreibt, 1974 muss das gewesen sein, 1975, da traf ich an der Hamburger Universität auf die Organisation des Amerikaners Lyndon LaRouche. Sie nannte sich damals International Caucus of Labor Committees. Ein halbes Jahr später, das muss also 73 gewesen sein, ein halbes Jahr später ging in Deutschland daraus die Europäische Arbeiterpartei hervor. Anders als die mir von der Universität bekannten Initiativen behaupteten die Mitglieder dieser Organisation, weltweit zu operieren und ein Programm für die ganze Welt zu besitzen. Eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung, soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle Menschen unserer Erde gilt es zu verwirklichen, so verkündeten sie. Das ist ja auch das, was Leute von der Bürgerrechtsbewegung Solidarität heute noch sagen. Die Frau schreibt weiter, fasziniert besuchte ich ihre öffentlichen Veranstaltungen in Hamburg, die in den ersten Monaten noch in den Räumen der evangelischen Studentengemeinde stattfanden, damals auch wirklich stark linksorientiert, und ich erklärte mich bereit zu Rekrutierungsgesprächen. Hier saß ich zwei Führungsmitgliedern gegenüber, die feierlich ernst verkündeten, die Alternative in den nächsten 2 Jahren sei weltweiter Sozialismus oder weltweiter Faschismus. Uns bleibe nicht viel Zeit. Sie, die Organisation, operiere auf 3 Kontinenten, habe ein weltweites Informationsnetz aufgebaut. Binnen Minuten könnte man eine Information weltweit verbreiten. Keine andere sozialistische Organisation verfüge über diese Schlagkraft. Doch der Einzelne müsse sich der Sache voll und ganz verschreiben, sonst ginge es nicht. Wir seien Kader. Das war das Leitmotiv interner Mitgliederschulungen, die folgten. Manche Mitglieder schleppten noch ein Beiboot mit sich herum, in das sie notfalls hätten abspringen können, nämlich ihr Studium, ihre Familie, ihre Hobbys, ihre Interessen. Wir, so wurde uns gesagt, sollten unser Beiboot fahren lassen. Zitat Ende. Also die beschreibt hier, wie sie damals eben in diesen Sog gekommen ist, so aus einer linken Bewegung raus, eben dann in diese LaRouche-Organisationen rein, mit Argumentationen, wie man sie heute noch hört von Mitgliedern der Bürgerrechtsbewegung Solidarität. Und dann schreibt sie, wurde aber gesagt, hier, wenn wir was erreichen wollen, dann musst du das voll und ganz machen. Wie, du hast noch ein Studium, das die Zeit frisst, das geht nicht. Also du musst hier voll für die Organisation arbeiten. Du musst deine ganze Zeit und deine ganze Kraft da reinstecken. So beschreibt sie das, so beschreiben es mehrere, die ausgestiegen sind und die sagen, sie würden sowas nie wieder tun, da einzutreten in diese Organisation. Es wird also da offensichtlich ein ganz immenser Druck auf die Mitglieder ausgeübt. Man sieht das auch an der Parteienfinanzierung. Die große Frage ist immer, wie finanziert sich die Bürgerrechtsbewegung Solidarität überhaupt? Und viele sagen, oh, das sind bestimmt irgendwelche CIA-Machenschaften oder in den 80er Jahren haben welche gesagt, das ist der KGB, der das alles finanziert. Das hört man wirklich öfter, ne? Oder man hört, da gibt es dunkle Finanziers im Hintergrund, irgendwelche Reichen, die da ihre Fäden ziehen. Stimmt alles nicht. Es gibt Berichte von Aussteigern, die sagen, es gibt überhaupt keine Finanziers im Hintergrund, das zahlen alles die Mitglieder. Es kostet nicht so viel, wenn man unbezahlte Arbeit leistet, dann muss nämlich keine Arbeitszeit entgolten werden. Und es ist so, die Mitglieder zahlen auch ordentlich. Es gibt Berichte, wo welche sagen, ja, wir haben uns damals wirklich alles vom Leben abgespart, also teilweise haben wir echt wenig gegessen, ne, um weiter halt hier diese LaRouche-Organisation aufrechterhalten zu können. Wir haben also alles da reingesteckt, was sie hatten, um die Organisation eben aufrechtzuerhalten. Ein immenser sozialer Druck, der darin geherrscht haben muss und, so würde ich draus schließen, wohl auch heute noch in diesen Organisationen, zumindest in den inneren Zirkeln herrscht. Das sind Züge, die der LaRouche-Bewegung immer wieder den Vorwurf eingetragen haben, praktisch sektenhafte Züge anzunehmen, und wo ich sagen würde, wenn man das alles zusammennimmt, sind das tatsächlich sektenhafte Züge. Es gibt einen ganz intensiven Druck auf die Mitglieder, alles zu geben für die Organisation. Es gibt Züge, die wahnhaft werden. Ich erinnere nur an diese Geschichte mit LaRouche und dem mutmaßlichen CIA-Agenten oder britischen Agenten, der ihm seine Frau ausgespannt hat, dem angeblichen Agenten. Da gibt es eben eine ganze Reihe von solchen Berichten über solche wahnhaften Sachen. Und wenn man das alles zusammennimmt, diese wahnhaften Vorstellungen mit so einem immensen Innendruck und einem wirklich starken Zwang, auch alles zu geben für die Organisation, und auf der anderen Seite einem entschiedenen, um es vorsichtig auszudrücken, entschiedenen Vorgehen gegen Kritiker, ich denke an diesen Journalisten, dem da offensichtlich die Autobremse außer Kraft gesetzt werden sollte, dann gibt es zusammen schon ein recht sektenhaftes Bild. Übrigens, wegen dieser Drohung mit den Bremsen, es gibt auch vergleichbare Geschichten, Berichte aus Deutschland, zum Beispiel Petra Kelly, die ehemalige Grünen-Abgeordnete, die hat irgendwann nach einem Vortrag, die hat einen Vortrag gehalten und dann hat sich hinterher jemand mit ihr unterhalten und ihr ein Geschenk übergeben. Und sie hat es halt aufgemacht, da ausgewickelt und das war, ich weiß nicht mehr exakt, was es war, aber es war irgendein mit Blut getränktes Kleidungsstück, was da drin war. Das hat sie da übergeben gekriegt. Sie weiß, sie wusste bis zu ihrem Tod nicht von wem, aber sie wusste, dass ein Foto von ihr, wie sie da halt konsterniert stand und auf dieses blutgetränkte Kleidungsstück geschaut hat, wie das in einer der nächsten Ausgaben von der New Solidarity, also der neuen Solidarität der LaRouche-Zeitung, dann aufgetaucht ist. Das heißt also, Petra Kelly hat damals das durchaus mit einer Reaktion auf ihre Kritik an den LaRouche-Organisationen in Verbindung gebracht und hat gesagt, es müssen praktisch diese LaRouche-Leute gewesen sein, die mich mit diesem blutgetränkten Kleidungsstück da provozieren wollten, auf eine wirklich harte Art. Gut, abschließend vor diesem Hintergrund noch die am Anfang angekündigte Geschichte dieses im März 2003 gerade 23 Jahre alten Studenten. Das war ein Brite, Jeremiah Dutton hieß er, der hat in Paris studiert, an der Sorbonne, hat ein Auslandssemester gemacht und hat da irgendwie Kontakt zu LaRouche-Leuten gekriegt, die auch in Frankreich präsent sind. In Frankreich heißt die Organisation Solidarité et Progrès, also Solidarität und Fortschritt, auch ein Name, der an das progressive linksliberale Spektrum anknüpft. Jeremiah Dutton hat also da studiert, hat im Vorfeld des Irakkrieges, den er überhaupt nicht cool fand, er war sehr gegen diesen Irakkrieg, hat da eben festgestellt, dass die LaRouche-Leute an der Sorbonne auch agitieren gegen den Irakkrieg und fand das interessant. Hat sich dann weiter dafür interessiert, ist dann in näheren Kontakt gekommen und hat dann gesagt gekriegt, hier, hör mal, da ist demnächst ein Seminar in Wiesbaden, da tritt auch der Lyndon LaRouche auf, also unser großer Guru, der hält da eine tolle Rede. Wenn du willst, komm mit, schau dir das an und wird eine tolle Sache. Jeremiah Dutton hat gesagt, okay, finde ich interessant, klingt cool, fahre ich hin, ist nach Wiesbaden gefahren, hat sich Lyndon LaRouche angeschaut und fand das wohl auch weiterhin interessant, ist also dann noch zu dem gesamten Seminar da geblieben, was sich dann da angeschlossen hat in Wiesbaden, organisiert vom Schiller-Institut, also diesem Institut, das zu den LaRouche-Organisationen gehört. Dann ist es so, dass Jeremiah Dutton plötzlich in der Öffentlichkeit, als er tot auf einer Autobahn lag, nur auf einer Schnellstraße, es war nicht direkt eine Autobahn. Das war eigentlich nach einem langen Seminartag. Was da wirklich abgelaufen ist, ist bis heute nicht definitiv geklärt. Fest steht, Jeremiah Dutton hat an diesem Seminartag teilgenommen, hatte dann abends noch wüste Diskussionen, hat nachts um 4:30 oder 5:30 irgendwie, also 4:30 früh oder 4:30, ich weiß es nicht mehr, seine Mutter angerufen in London, die sagt, der war völlig aufgelöst, der Kerl, der muss Todesangst gehabt haben, ich weiß nicht, was mit ihm los war. Dann ist plötzlich das Telefon abgebrochen, die Leitung war irgendwie kaputt und Jeremiah Dutton hat das wohl noch ein zweites Mal probiert, bei seiner Mutter anzurufen, aber die Leitung kam irgendwie nicht zustande. Ja, und eine halbe Stunde später, laut Polizeibericht, liegt Jeremiah Dutton tot auf der Schnellstraße bei Wiesbaden-Erbenheim. Er ist da wohl an dieser Schnellstraße lang gelaufen und da dann irgendwie völlig konfus auf die Straße gerannt und hat erst irgendeinen Rückspiegel da in den Rücken gekriegt, ist dann getaumelt und wohl nochmal auf die Straße geraten und da eben dann unter ein Auto gekommen, überrollt worden, war sofort tot. Das ist der Bericht, der damals dann im Polizeibericht eben nachzulesen gewesen ist und so hier auch dokumentiert ist. Nun ist die Frage, wie kommt ein 23-jähriger Student dazu, plötzlich nachts, also früh um 5:30 oder ich glaube 5:30 war es, in Wiesbaden-Erbenheim nach einer durchgemachten Nacht ohne Drogeneinfluss oder sowas, ja auch ohne Alkoholeinfluss, also völlig, eigentlich völlig klar, da an einer Schnellstraße lang zu laufen, plötzlich auf diese Straße zu rennen und sich vor ein Auto zu werfen. Und zwar einer, und das sagen alle, die ihn gekannt haben vorher, der nicht irgendwie suizidale Absichten gehabt hat, der einen völlig umgänglicher Mensch war, ohne jegliche Hinweise auf irgendwelche Suizidgedanken. Es ist so, dass Gerichte hier die Sache nicht weiter untersucht haben. Es ist aber so, dass inzwischen ein britisches Gericht diese Sache untersucht, weil es tatsächlich ernste Zweifel daran gibt, was da passiert ist. Diese Zweifel sind zustande gekommen durch Recherchen der Mutter von Jeremiah Dunn, die über Jahre hin recherchiert und geschaut hat, was da überhaupt passiert ist. Sie hat festgestellt, Jeremiah Dunn hat ein besonderes Erlebnis gehabt an seinem letzten Seminartag. Es ging da nämlich um den 11. September 2001. Und LaRouche sagt öffentlich immer, dieser 11. September 2001, das ist praktisch so ein Putschversuch des amerikanischen Militärs gewesen, der dann schiefgegangen ist. Aber im Prinzip, sagt Lyndon LaRouche, sind die wirklich maßgeblichen Kräfte hinter dem 11. September 2001 US-amerikanische Kräfte der extremen Rechten, nicht der extremen, also nicht neonazistische, sondern einfach weitstehende, ultrarechte Kräfte gewesen. Und auf diesem Seminar, darauf deuten Berichte hin, ist wohl offener geredet worden und es ist wohl gesagt worden, es sind Juden, die da die Strippen gezogen haben hinter dem 11. September 2001. Also auch hier wieder ein Hinweis auf in diesem Fall dann wüste antisemitische Verschwörungstheorien, und vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, ist es nicht unglaubwürdig, dass das tatsächlich so gesagt worden ist, zumal eine Teilnehmerin dieses Seminars sagt, als dieser Satz gefallen ist, da ist der Jeremiah Dunn völlig entsetzt gewesen, ist aufgesprungen und hat gesagt, hallo, hier, ich bin Jude, was sagt ihr über mich dann, also mit euren Verschwörungstheorien. Ja, nun muss man sich diese Situation vorstellen, Jeremiah Dunn steht da, sagt, er ist Jude, war er, entspricht den Tatsachen, und er hört da gerade diese wüsten antisemitischen Verschwörungstheorien. Er hat später nochmal gesagt, das hat auch eine Seminarteilnehmerin berichtet, dass er nach dieser Auseinandersetzung jegliches Vertrauen in die LaRouche-Organisationen verloren hat, verständlicherweise. Ja, und nun muss man sich aber auch überlegen, beziehungsweise das überlegen sich eben Kritiker der LaRouche-Organisationen, was dann da eigentlich passiert ist auf diesem Seminar. Da hat jemand offen geredet, offensichtlich, darüber, dass in den LaRouche-Organisationen das Judentum als Drahtzieher hinter dem 11. September 2001 gilt, also wüste antisemitische Verschwörungstheorien von sich gegeben. Und dann ist da plötzlich einer, der sagt, er ist ein Jude, und dann sagt er auch noch, er ist ein Brite, was für LaRouche sowieso ein rotes Tuch ist. Und dann das Allerbeste, also man sollte eigentlich gar nicht zynisch werden, Jeremiah Dunns Eltern sind geschieden, und als sie sich haben scheiden lassen, haben sie sich in psychotherapeutische Behandlung gegeben, zusammen mit Jeremiah, er war damals 7, damit er das alles gut übersteht. Und die Klinik, in der er damals war, ist exakt die Klinik, die LaRouche beschuldigt, Gehirnwäsche zu betreiben. Also LaRouche beschuldigt diese Klinik, im Auftrag des britischen Geheimdienstes Gehirnwäsche zu betreiben. Das ist nun die Konstellation, die da gewesen ist. Und Kritiker der LaRouche-Organisationen sagen, man muss dringend aufklären, was da passiert ist. Denn man muss sich das vorstellen, da findet ein Seminar statt, es wird plötzlich Klartext geredet und dann sagt einer der Anwesenden, hier, ich bin einer, also ich bin so einer, und das ist exakt so einer, wie es der klassische Feind der LaRouche-Organisationen ist. LaRouche soll, das geht aus Äußerungen hervor, die nach diesem Seminar getätigt worden sind. LaRouche soll zeitweise auch schon Jahre vorher gesagt haben, hier, die britischen Geheimdienste werden mich irgendwann mal versuchen umzubringen. Ne, die haben mich auf dem Kieker und die gehen immer gegen mich vor. Und also er hatte wirklich Wahnvorstellungen, dass die ihn umlegen wollen. Ja, dann taucht da so plötzlich so einer auf. Und jetzt ist es so, dass laut neuen Erkenntnissen, die von 2007 stammen, sind Erkenntnisse britischer Forensiker, nicht deutscher, aber britische Forensiker sagen, sie haben sich die Fotos von dem umgekommenen Jeremiah Dunn angeschaut und sie haben sich den Unfallhergang beschreiben lassen und sie haben sich alle Daten überhaupt geben lassen. Ja, und die stellen fest, da gibt es Kopfwunden, die durch einen Autounfall nicht zu erklären sind, sondern nur durch einen gezielten Schlag mit einem harten Gegenstand. Es gibt auf der anderen Seite unerklärliche Sachen, zum Beispiel, das sagen zumindest diese Forensiker, sie können sich nicht erklären, warum auf der Kleidung eines von einem Auto überrollten Menschen keine Reifenspuren zu sehen sind. Sind sie aber wohl nicht. Ja, es gibt also da nach wie vor massive Unklarheiten, was da eigentlich stattgefunden hat. Es gibt jetzt, das ist Ende letzten Jahres beschlossen worden, in Großbritannien eine Gerichtsuntersuchung darüber. Ein Gericht wird versuchen festzustellen, was da wirklich passiert ist. Und es gibt einen von LaRouche-Kritikern massiv geäußerten Verdacht, dass da irgendwelche kruden Dinge passiert sind, die letztlich zum Tod von Jeremiah Dunn geführt haben. Das ist was, also ein Fall, der in den letzten Jahren immer mal wieder auch in der großen Tagespresse behandelt worden ist und der wohl, wenn es in Großbritannien zu dieser Gerichtsverhandlung hat, auch wieder hier thematisiert werden wird, denke ich schon. Ja, und dann wird man auch in der Öffentlichkeit wieder mehr von LaRouche hören. Und ich denke, solche Themen sind tatsächlich was, wo man bei LaRouche, bei den LaRouche-Organisationen insgesamt und auch bei der Bürgerrechtsbewegung Solidarität sehr genau hinschauen muss. Ich würde einen Faschismusvorwurf für nicht zutreffend halten. Ich würde einen Antisemitismusvorwurf für im Prinzip gerechtfertigt halten und ich würde sagen, man muss auf diese Sektenstrukturen sehr genau schauen. Man muss zum Beispiel schauen, was bei diesem Gerichtsverfahren rauskommt. Dann wird man ein bisschen mehr eventuell über das Innenleben dieser Organisationen erfahren und über das, was diese Organisationen aus Menschen macht. Gut, damit wäre ich durch. Dann könnten wir jetzt vielleicht einfach noch weiter diskutieren. Ja, ich hätte direkt sogar eine Frage. Und zwar, wie erklärst du dir, dass Deutschland so als dieses große Wirtschaftsdreieck angedacht ist? Hängt zusammen, dass Helga Sepp jetzt seine Frau ist und sie halt irgendwie deutsche Wurzeln hat? Oder? Nee. Ja. Also, weil es könnte ja auch Paris sein oder jetzt irgendeine andere große Stadt, die eine weitere Tradition hat. Ja. Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir auch immer stelle und nicht definitiv beantworten kann. Es gibt Hinweise, die zu einer Erklärung vielleicht beitragen können. Also das eine ist, man sieht, dass LaRouche von Anfang an auch direkt versucht hat, in Deutschland was aufzubauen. Er ist auch nach Großbritannien gegangen, also seine erste Reise ging wirklich nach London und nach Deutschland. Er hat es auch in Großbritannien versucht, was aus US-amerikanischer Sicht völlig selbstverständlich ist. In Großbritannien ist einfach erstmal so der erste Anlaufpunkt, nicht nur von der Sprache, auch von der gesamten Tradition her. Da hat es aber nicht geklappt. Und dann ist Deutschland übrig geblieben und Deutschland ist natürlich von so einer US-amerikanischen Sicht immer auch der zentrale Anlaufpunkt in Europa. Das ist einfach der größte Staat, das ist der stärkste Staat, das ist der Staat, der Europa dominiert. Und wenn du mit Europa zusammenarbeiten willst, das sagen dir sehr viele Politiker in den USA, dann müssen wir mit Deutschland zusammenarbeiten. Es ist auch in der Geschichte zu beobachten, dass die USA eigentlich immer auf Deutschland gesetzt haben, gar nicht auf Großbritannien. Das sieht zwar immer so aus, aber die US-Außenpolitik ist immer ganz stark auf Deutschland fixiert. Und das liegt einfach daran, dass Deutschland das stärkste Land ist. Und meine These ist, dass diese spezifische Tradition in der US-Außenpolitik auch bei LaRouche eine Rolle spielt, dass er die einfach übernommen hat und dass es damit zu tun hat. Aber ich kann es nicht nachweisen. Ich hatte eigentlich eine Frage, die das so auf der Karte kam, die rennt ja überhaupt nicht vor. Ja. Aber es ist ja kalt, also gar nichts, überhaupt nichts zu benennen als Amerikaner. Ja. Das stimmt. Man muss schon dazu sagen, dass dieses eurasische Konzept für die deutschen Organisationen gemacht ist. Also das steht jetzt in den US-Organisationen nicht so im Mittelpunkt. Auch da würde... Es ist schon so, dass LaRouche für die USA jetzt nach wie vor natürlich weiter eine führende Rolle im Blick hat. Aber das ist für die US-Außenpolitik ja eigentlich insgesamt so. Und trotzdem ist es in der US-Außenpolitik auch insgesamt so, dass sie sich auch überlegen, wie schaut es mit der Welt insgesamt aus. Und auch da gibt es so eine eurasische Tradition. Man kann so ein bisschen, was kann man durchaus sehen, wenn man sich die Bücher von Brzezinski anschaut. Brzezinski war mal relativ bekannt, weil er Sicherheitsberater von Carter war. Und er ist im Moment einer der bekanntesten außenpolitischen Experten im innersten Establishment in den USA. Und Brzezinski operiert auch mit so eurasischen Modellen. Der sagt halt, klar, die USA sind die Nummer eins, aber es gibt noch den Rest der Welt und Europa ist stark. Ja, was machen wir hier mit Zentralasien, China? Kann man doch da einfach anbinden. Ne? Dann haben hier die in Europa die Kontrolle und wir kontrollieren die in Europa und haut schon hin. Dann. Das ist ja wirklich arg vereinfacht, aber so ein Modell so in diese Richtung. Ne? Das ist was du in der US-Außenpolitik beobachten kannst. Und gerade auch in der demokratischen Außenpolitik übrigens. Und, das habe ich vergessen, fällt mir gerade ein, LaRouche kandidiert seit 1980 bis auf die letzten Wahlen immer wieder für die Demokratische Partei zu den Präsidentschaftswahlen. Also er scheitert immer sehr schnell, weil bei den ersten Wahlen hat er USA-weit 40.000 Stimmen bekommen. Hat nicht ausgereicht. Aber also diese, so eine gewisse Nähe zu den Demokraten gibt es da schon. Und eben auch, also so würde ich es verstehen, es gibt da wenig wirklich greifbare Dokumente, einfach weil das in dieser Form wenig offen thematisiert wird. Ja, aber im Kontext würde ich das so interpretieren. Kannst du noch was zu diesem ganzen Komplex von Umweltfragen und globaler Erwärmung sagen? Weil ich habe die mal erlebt und die waren irgendwie der Überzeugung, dass das eine coole Theorie sei mit der globalen Erwärmung. Was ist das, wo man automatisch reinkommt, wenn man die Industrialisierung fordert, dass man dann irgendwie in Frontstellung zur Umweltbewegung gerät, oder steckt da noch irgendwie ein anderes ideologisches Konstrukt dahinter? Wüsste ich jetzt nicht. Also ich verbinde das, solche Argumentationen immer mit ihrer Industriefixierung. Weil es ist, du sagst es ja, haut einfach nicht hin. Ja, so auch in der Auseinandersetzung mit denen ist mal der Satz gefallen, so, wir können ja gar keine Antisemiten sein, aber bei uns gibt es ja die Linken, vor allem in der Führungsschicht, ist jetzt irgendwie auch strukturell kein besonders neues Argument von Rassisten, Antisemiten sich so auszureden, aber so rein aus Interesse, ist es tatsächlich so, dass da Leute mit Jüdischen irgendwie Jüdischen Hintergrund bei denen in die Stadt vertreten sind, oder? Es gibt auf jeden Fall welche. Also Prozentaussagen würde ich nicht treffen, das kann ich einfach nicht. Aber es sind nicht nur ein oder zwei, es sind schon einige. Ja. Das tut auch. Wie verträgt sich das mit so Aussagen von der Usch irgendwie? Also, was gibt's da? Die, ja, das ist, das ist natürlich die Frage, das ist immer die Frage. Wenn von einer bestimmten Ideologie Betroffene diese Ideologie dann übernehmen. Also, gibt es ja häufiger. Es ist, was beobachtbar ist, ist, dass es manchmal vorkommt, dass diese Verschwörungstheorien, wenn man so will, dass die halt auf Großbritannien übertragen werden. Ne? Also da passt das wieder, dass du dann sagen kannst, hier sind die Briten mit ihrem Finanzplatz. Schau schon mal hin, die sind wahrscheinlich gar nicht alle Juden in London. Ne? Also das ist, würden die dann wahrscheinlich sagen, das ist eine Unschärfe bei LaRouche. Nur das System funktioniert schon so. Das würden die dann teilen. Ich hätte auch irgendwo mal was gelesen, dass LaRouche, ich bin mir sicher, verurteilt wurde. Steuerhinterziehung. Richtig. Ganz ist das auch in Großbritannien? Oder war nee. Das war in den USA. Ja, stimmt. Ich habe es völlig, jetzt beim kurzen Anschluss, völlig übersehen. Ich habe ja ein bisschen angedeutet zumindest, wie diese Innenstruktur ist und wie die aus ihren Mitgliedern wirklich alles Geld rauspressen. Und die fordern ihre Mitglieder natürlich auch dazu auf, Spenden woanders einzutreiben. Und da wird halt auch zu Mitteln oder wurde zu Mitteln gegriffen, die strafrechtlich relevant sind. Und die LaRouche eben Ende der 80er Jahre dann einen Prozess eingebracht haben wegen eben Gelddelikten. Und er ist deswegen auch verurteilt worden zu einer langjährigen Haftstrafe. Ist aber dann, glaube ich, nach 4 oder 5 Jahren schon rausgekommen. Ich weiß es nicht mehr sicher. Also Anfang der 90er saß er jedenfalls im Knast. Und das war im Prinzip das Ergebnis von diesen brachialen Binnenstrukturen, ne, die Leute eben dazu pressen, wirklich alles überall rauszuholen, wo dann halt zu gesetzwidrigen Mitteln gegriffen wird. Nicht, weil die befürwortet werden, sondern einfach aus der Not raus. Keinen anderen Weg zu finden. Ja, ich kann sie aber schwer einschätzen, das ist immer schwer. Es gibt die Angabe, es kursiert die Angabe, dass es einige hundert Mitglieder der PISO in Deutschland gibt. Mal wird 300 genannt, mal wird 400 genannt. Aber ich kann das nicht wirklich, also ich tue mich generell mit Zahlenangaben immer schwer, weil es sind immer Schätzungen. Ne? Ja, also ich würde sagen, gefährlich ist auf jeden Fall zumindest der Berührungspunkt zum Antisemitismus. Ne, ich gehe davon aus, dass es mehr ist, also dass es wirklich antisemitische Positionen sind, die da zumindest intern vertreten werden, zum Teil kann man das nachweisen, aber das ist auf jeden Fall eine große Gefahr, die ich da sehe. Ich sehe eine Gefahr tatsächlich auch in diesen Binnenstrukturen. Also ich habe diese Geschichte mit dem John Mayer darin nicht jetzt erzählt, um das zu skandalisieren, es gibt eine Reihe solcher Geschichten. Also er ist nicht der erste Todesfall unter dubiosen Umständen. Und ich halte das tatsächlich für gefährlich, dann für die Mitglieder eben, aber gut, ne, das ist auch eine Gefahr. Das sind so die beiden Hauptpunkte, die ich sehen würde. Also wie gesagt, ich teile nicht die Position, dass es Nazis sind. Sie haben zeitweise eben probiert, mit einer bestimmten Form von Rechten zu kooperieren. Und das würden sie bestimmt unter bestimmten Umständen auch wieder tun. Aber das ist nochmal was anderes. Das reicht nicht weiter als der rechte Flügel der CDU sozusagen. Das wären die beiden Hauptpunkte, die ich sehe. Abgesehen davon, dass es einfach, ich persönlich halte es für ideologisch völlig abstrus und eine abstruse Ideologie bringt niemanden voran. Insofern finde ich das ganz persönlich auch schon in dieser Hinsicht nicht erfreulich. Aber gut, das ist meine persönliche Ansicht. Ja, also ich fand die letzte Frage jetzt auch interessant, gerade deshalb, weil wir haben dich ja natürlich nicht ohne Grund zu diesem Thema heute hier eingeladen, sondern die Büso tauchen ja mindestens einmal im Jahr, meistens jetzt um diesen Zeitpunkt herum im Sommersemester auf am Stand, den nach mehrfachen Auffordern dann immer wieder eingepackt wird und hier brauchen halt auch wirklich diese Informationsblätter, ich habe jetzt den Titel vergessen, in der Neue Solidarität. In der FB auch, in der Universitätsbibliothek. Da ist es natürlich dann auch interessant, weil ich natürlich so, wie ich das jetzt aus deinem Vortrag entnehme, irgendwie schon so einschätze, dass die Gefahr natürlich viel individualisierter ist. Also eher für jemand unbedarft, der denkt, er schließt sich da vielleicht sozial progressiven Bewegung an, in die Hilfe einer ja schon Organisation mit starken Sektencharakter sich eingliedert. Und du hattest eben noch, deswegen dann die Frage dazu, was von diesen Methoden innerhalb oder dieses psychische Unterdrucksetzen gesagt, gibt es da irgendwelche Aussagen nochmal zu den speziellen Methoden, wie das aussieht, wie Mitglieder von Mitgliedern unter Druck gesetzt werden oder was da so geschehen ist, der Gehirnwäsche dran. Bei St. Pölten ist man ja mit diesem Auditing irgendwie vertraut und diesen Wahrheitstests und gibt es da irgendwie auch was so Spezifisches? Ja, es gibt da ganz unterschiedliche Formen. Also es gibt schon so wirklich verhörmäßige Sachen fast punktuell. Das war bei diesem White der Fall, als der in La Roche seine Frau ausgespannt hat. Also sowas kommt vor, kann man in einzelnen Berichten nachlesen. Man findet aber auch immer wieder Berichte von Leuten, die sagen, nee, sowas habe ich nicht erlebt. Also so durchweg ist es nicht so. Es ist, glaube ich, was meiner Beobachtung nach durchweg so ist, ist einfach, dass dadurch, dass du dich komplett wirklich zu 100% oder vielleicht sogar mehr auf diese Organisation konzentrierst, dass dadurch nichts anderes übrig bleibt. Du bist halt drin und du sollst dann teilweise auch dein Studium sausen lassen oder dein Umfeld sausen lassen. In den 70ern ist es mal beliebt gewesen, für heute kann ich es nicht nachweisen, aber für die 70er, zu sagen, hier, wie, du hast eine Beziehung. Ist dir das wichtiger als die Organisation? Und das kann man für die 70er eben nachweisen. Also Helga Zipp hatte, als La Roche hier nach Deutschland kam und die Organisation aufbaute, eigentlich einen Freund in dieser Dortmunder Kommune, nämlich die sich eigentlich für La Roche eingesetzt hat. La Roche hat gesagt, entweder oder. Ne? Entweder du baust die Organisation in Deutschland auf oder du hast deine Beziehung weiter. Und Helga Zipp La Roche, die hat dann später La Roche auch geheiratet, hat die Politik gewählt, nicht die Beziehung. Sowas findet man halt, also so auf dieser Ebene. Sowas richtig Spezifisches sind dann diese Exzesse halt, ne, die da aufgetaucht sind, im Beispiel, das ich gerade genannt habe. Aber ich glaube, also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, einfach auch mit den Berichten zu arbeiten, die es da durchaus von Aussteigern gibt. Also ich finde es immer für die Beschäftigung mit dieser Organisation sehr hilfreich, sich die Aussteigerberichte anzuschauen und zu schauen, was die berichten, weil dann kriegt man einen recht lebendigen Eindruck davon, welcher Druck da herrscht. Also einer hat mal gesagt, völlig übersteigert meiner Ansicht nach, und trotzdem hat er gesagt, lieber in die SS als daran, so vom Binnenleben her. Und das hat er kurz nach dem Ausstieg gesagt, ne, der war einfach hier. Aber du sprachst gerade von einigen hundert Mitgliedern jetzt hier in der BRD. Wie sieht das größenmäßig in anderen Ländern aus und wo sind die so vor allem aktiv? In der BRD. Ja, also, das ist schon das meiste. Das ist schon das meiste eigentlich, abgesehen von den USA. wo sie wohl absolut gesehen noch ein bisschen stärker sind. Aber guck mal, 1976, da war diese ganze Bewegung insgesamt noch stärker. Da hat La Bush 40.000 Stimmen in den USA weit gekriegt bei den Präsidentschaftswahlen. Und der hat seine garantiert geprügelt zu den Wahlen. Also so viel kann es da auch in absoluten Zahlen nicht sein. In Europa ist Deutschland die stärkste Sektion. Frankreich gibt es einiges, aber meiner Meinung nach nicht so stark wie in Deutschland. Und dann wird es schon dünn. Dann gibt es, es gibt in Australien wohl noch eine Fraktion und dann Splitter oder La Bouche nahe stehen auch eine Sektion. Aber so wirklich, wirklich stark sind sie nicht. Also sie sagen immer, sie wären, aber da steckt so viel quantitativ gesehen nun auch nicht dahinter. Das führt mich auch zu der Bewertung, dass die wirklichen Gefahren nicht so auf der Ebene liegen. Also die kandidieren immer bei Wahlen. Sie sind immer mit 0,0 oder 0,1% erfolgreich. Ne? Also weiter haben sie es noch nie geschafft. Dann zum Thema Aussteiger, gibt es da irgendwelche Zahlen oder welche Größenordnung? Und die zweite Frage, ob du meinst, dass diese Aussteiger eine Kommission zu rechnen haben oder ob das geschehen ist? Oder ist das ja. Zahlen habe ich nicht. Es gab mal Anfang der 70er bei der Entwicklung hier in Deutschland, Moment, jetzt bin ich nicht sicher, ob ich es verwechsel. Also es gab mal einen Fall, wo es Streitigkeiten gab und da sind so aus dem harten Kern mit einem Schlag oder kurz nacheinander die Hälfte raus. Aber das war so der innere Zirkel, ich meine, es war Anfang der 70er in Deutschland gewesen, lass es 10, 20 Leute gewesen sein, die da gesagt haben, okay, uns reicht das jetzt. Aber wirkliche Zahlen habe ich nicht. Wirkliche Berichte über Repressionen, das ist schwierig. Wirkliche Berichte nicht. Es gibt einen Vorfall, der vor 2 Jahren größere Wellen geschlagen hat, das war auch ein Suizid. Da ist einer von der Autobahnbrücke gesprungen, von dem man heute sagt, er war vermutlich aussteigewillig. Und hat es aber nochmal so richtig reingedrückt gekriegt innerhalb der Organisation und hat dann Schluss gemacht. Also ne, er wollte raus und dann kam hier der richtige Crash, den er nicht ausgehalten hat. Aber von direkten Repressionen gegen Aussteiger ist mir jetzt nichts bekannt. Also mein persönlicher Eindruck ist ja auch, dass es schon sehr oder versucht zumindest einen sehr emotionalen Charakter aufrechtzuerhalten im Außen. Den Personen, die man hier, ich will jetzt nicht beim Keilen, ich werde sie ihren Stand aufbauen in den Zeitschriften und Propagandaschriften, dass es ein sehr gemischter Schlag von Leuten ist, die da stehen. Also viele, meistens auch immer nur ein, maximal 2 Leute, die richtig fließend Deutsch sprechen, die anderen scheinen aus irgendeinem Nachbarland zu kommen und irgendwie, weiß nicht, sowas auf Art internationalen studentischen Austausch zu setzen oder damit auch irgendwie zu werben, dass es möglich ist, dass man gerade in Bildungsorganisationen in ein anderes Land gehen kann und dann da aktiv sein und sehr interessant, ja. Ich meine, mit dem Jeremiah Duggan ist es genauso gewesen. Er hat in Paris studiert, Brite in Paris studiert, dann hier nach Deutschland geholt, eben für so ein Seminar. Das sind genauso diese Geschichten. Kannst du mal ins Ausland und da diskutieren. Also ich habe es jetzt so in der persönlichen Erfahrung, klar, die geben sich so einen offenen und auch weltweit vernetzten Touch, der mehr ist als das, was tatsächlich dahinter steckt. Jetzt ganz so, wie du es beschreibst, habe ich es zum Beispiel in Köln oder so noch nicht wahrgenommen, aber das passt ja voll ins Bild. Was machen die den ganzen Tag? Ich meine, wenn die alles andere aufgeben, muss man dann nur diese Zeitschriften oder was für Musik? Wenn die alles aufgeben, müssen sie eine Mission haben, für die die auch jetzt gehört, was das sinnvoll ist, da Zeit rein zu investieren. Ja. Ja klar, die Vision hast du dann, weil du hast dann, die Idee ist, steht wirklich die totale Krise bevor. Also jetzt oder nie musst du alles retten und dann musst du halt irgendwie dich dafür einsetzen. Dann hast du die Organisationskraft. Also das sind so die richtigen Mitglieder, nicht so die Anhängsel, die dann gerade eingebunden werden. Die sind noch nicht voll dabei natürlich, aber die, die dann richtig voll dabei sind im harten Kern, die haben schon diese Vision, es muss jetzt oder nie gehen. Also du musst jetzt die Welt retten, ansonsten ist sie am Ende, ansonsten kommt der Atomkrieg oder der Terrorschlag oder was weiß ich. Und naja, was macht man in so einer Organisation? Man macht Organisationsarbeit, man produziert Texte, man verteilt Texte, man steckt Texte in Briefkästen. Also was so Organisationen halt machen. Da gibt's, das ist ja fast ohne Boden. Du hast diesen Wissenschafts- und Forschungsbereich eben, glaube ich, übersprungen. Ja. Das Schiller-Institut, das ist ein von Lusch gegründetes Institut, was sozusagen wissenschaftliche Studien anfertigt, um die eigene Meinung zu decken oder so. Das ist mir halt irgendwie auch begegnet im Gespräch. Ich habe natürlich auch schon mal an so einem Stand ist das so oder würdest du das beurteilen? Nee, also so würde ich es nicht, das ist arg hochgegriffen, die das so sagen. Das fand ich jetzt echt eher interessant. Also das ist natürlich so ein Institut und das ist ein ideologieproduzierendes Institut. Ne? Die machen Tagungen und Kongresse und halten sich über die Krise, wann sie einbricht und dass sie morgen einbricht. Muss man jetzt nicht polemisch werden, aber die machen halt so Ideologiearbeit. Das ist nicht wirklich wissenschaftliche Forschung, das würde ich nicht so sehen. Vielleicht begreifen die das als wissenschaftliche Forschung, das mag sein, aber dann in dem Fall, was hier an der Uni so an wissenschaftlichen Standards gelehrt wird, entspricht das meiner Ansicht nach nicht. Und also der Bereich mit Wissenschaften und Forschung, den ich dann übersprungen habe, das zielt vor allem dann auch auf die naturwissenschaftliche Forschung und deren oder Verschmelzung praktisch mit geisteswissenschaftlichen Sachen, aber auch so in Richtung auf diese Forschung für die Industrie dann, so Hochtechnologieforschung und solche Geschichten. Daraufhin hat das vor allem gezielt. Aber das Schiller-Institut, die machen das ist eher wie so eine Parteienstiftung oder so. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ich habe was ganz Kurzes. Ich habe am Anfang bei diesem Foto die Heuschrecken und ihre Helfer. Als was waren die Helfer dargestellt? Weil ich habe erst gedacht, dass der Leute betitelnlos leben, aber das passt ja nicht. Mit den Heuschrecken sind diese Finanzkapitalisten gemeint, also dieses raffende Kapital, was da international organisiert ist. Damit sind die Heuschrecken, das sind die Heuschrecken und ihre Helfer, das sind diejenigen, die denen auch noch zuarbeiten, also praktisch die nationalen Regierungen, die sich von denen über den Tisch ziehen lassen. Also waren das quasi Regierungsbeamte? Das zielt durch das mal holen. Also das ist jetzt nur weiß nicht gesehen. Ja, klar. Genau. Hier, das sollen, also so. Du meinst die unteren Leute? Achso, die unteren. Ach ja, jetzt, das sind die Massen, klar. Ja gut, ach nee, stimmt hier, ja. Ja gut, dann, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da habe ich überhaupt nicht richtig hingeschaut, verdammt. Ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Es ist so, dass La Rouche ja eine bestimmte Form von New Deal wieder will. Aber er will, oder andersrum, er wirft anderen Ökonomen, die auch eine bestimmte Form von New Deal wollen, vor, dass sie eigentlich das betreiben, was Schacht in den 30er Jahren getan hat, also was die Nazis damals getan haben. Da gab es vor 20 Jahren, glaube ich, eine große Debatte, auch irgendwie öffentlich übertragen, wo La Rouche mit irgendeinem angesehenen Wirtschaftswissenschaftler diskutiert hat. Und die Diskussion ging dann letztlich darum, ob das, was dieser Wirtschaftswissenschaftler so fordert, ob das eigentlich nichts anderes ist, als das, was die Nazis damals gefordert hatten. Und La Rouche sagt bis heute, er hat recht. Und dieser Kerl hier, der auch irgendwie einen New Deal will, der will eigentlich nur eine NS-Politik. Und ja, das ist hier, das steht da im Hintergrund. Aber da habe ich nicht richtig hingeschaut. Ja, da würde ich gerne noch darauf hinweisen, dass wir am 20. Mai, nein, April sogar noch. Genau, am 6. Mai haben wir wieder um 18 Uhr genau an dem gleichen Ort und Stelle den nächsten Vortrag in unserer Vortragsreihe, nämlich über Verbindungen und Wortmittel. Wir würden uns natürlich und wenn ich dann auch sehr freuen, wenn ihr alle da wärt, vielleicht sind wir dann beim nächsten Mal auch hier ein wenig mehr. Dann würde ich noch sagen, ein ganz großes Dankeschön. Tschüss, ne?